Und so spinnen sich denn wiederum die geheimen Fäden der Vorvereinbarungen zwischen Zion und Rom. Und Zion hat gewisslich nichts dagegen, wenn der ohne die Unterstützung des Weltkapitals ja unmöglich lebensfähige Kaiser Karl wiederkäme, sofern nur die Verwandlung Wiens in die erste große zionistische Provinzstadt in keiner Weise behindert wird. Wenn man soweit handelseins geworden ist, da mag immerhin das parlamentarische Gaukelspiel einsetzen und der zionistische Landpfleger von Wien kann sich's nun immerhin leisten, seinen doch gegen das Judentum misstrauisch gewordenen sozialistischen Wählern zuliebe, da für seine geliebten Ostjuden nichts mehr zu fürchten ist, mit der Miene bedächtigen und gerechten Erwägens zu betonen, dass er doch selber von der Notwendigkeit durchdrungen sei, in der Ostjudenfrage ernst zu machen. Dass der politische Schwindler dem geprellten Volke derartige Komödien vorspielt, ist begreiflich. Dass das ewig geprellte Volk ewig darauf hereinfällt, ist bedauerlich. Dass aber der deutsche Michel als politischer Fachmann und langjähriger journalistischer Beobachter der Tagespolitik sich's unserer Wiener Deutschen Tageszeitung leistet, treuherzig zu vermerken, selbst den Juden dämmere es nun auf, dass mit der Ausweisung ihrer östlichen Rassengenossen ernst gemacht werden müsse, ist unfassbar und beweist zum tausendsten Male, wie ahnungslos der gutgläubige Deutsche jedem jüdischen Schwindel aufsitzt und wie wenig er der leider unbestreitbaren Überlegenheit unserer altbekannten und bewährten Schafrusse gewachsen ist. Bevor aber der Deutsche nicht einsehen lernt, dass es zwischen einer Fassadenpolitik des für die große Masse zur Schau gestellten parlamentarischen Geschehens und den lange vor jeder für die Galerie abgehaltenen Parlamentssitzung ausgehandelten Kombinationen zu unterscheiden gilt, wird Zion das ungeheuerliche Schwindelspiel seiner Proteusartigen Verwandlungskunst und Allgegenwart, bald diese, bald jene Partei mimend, um sich im Augenblicke der Gefahr doch wieder beweglich zur herrschenden Partei zu schlagen, ungestört bis zur völligen Vernichtung des Deutschtums weiter fortsetzen. Heutigen Tags aber, man kann es ruhig behaupten, kommt kein Mann an eine politisch dominierende Stelle, keine Partei zur Regierung, die nicht durch geheime Abmachung derartig mit Zion verbunden und verbandelt ist, dass Israel nichts zu befürchten hat, ja schrittweise dem Ziele der Weltherrschaft näher rückt. Man sehe sich nur die Präsidenten an, die heute an der Spitze der zahlreichen neu erstandenen Republiken stehen, und höre zu besserem Verständnisse, was unsere lieben Weisen von Zion auf Seite 97 hierüber zu sagen wissen. Die Verfassung als Schule des Parteihaders, das Zeitalter der Volksherrschaft, die Präsidenten als Geschöpfe des Freimaurertums. Während die Rettung der Nichtjuden in der Erhaltung eines starken Königtums ruhte, schuf der Freisinn die verfassungsmäßig regierten Staaten. Jede Verfassung ist, wie Sie genau wissen, die hohe Schule für allerhand Hass und Streit und unfruchtbaren Parteihader, der die Kraft des Staates lähmt und seine Lebensäußerungen jedes Persönlichkeitswertes entkleidet. Die Volksvertretungen wetteifern mit der Presse darin, die Könige und Herrscher zur Untätigkeit und Machtlosigkeit zu verurteilen. Auf diese Weise wurden sie schließlich in den Augen des Volkes überflüssig, so dass es ein leichtes war, sie zu stürzen. Seitdem begann das Zeitalter der Volksherrschaft, in dem wir die angestammten Könige durch Strohpuppen ersetzten, die wir als Präsidenten aus der Masse des Volkes unter den uns sklavisch ergebenen Günstlingen aussuchten. Das war der Sprengkörper, den wir unter die Grundmauern nicht nur eines, sondern, glauben Sie es mir nur, aller nichtjüdischen Völker gelegt haben. Wenn man nun obendrein noch erfährt, dass sowohl der tschechische als der deutsch-österreichische Präsident Freimaurer sind, jener höheren, dieser niederen Grades, ist man vollständig im Bilde. Dreht es sich doch bei der Zugehörigkeit der Nichtjuden zur Freimaurerei niemals um etwas anderes als darum, diese Ahnungslosen derart in der Hand zu haben und zu behalten, dass sie nichts tun können, was Zions geheimen Plänen widerstreitet, und so mögen sie noch so kluge und rechtschaffene Männer sein, doch zu Strohpuppen Zions herabgewürdigt sind. Um übrigens die Rolle der Nichtjuden in der Freimaurerei allgemein verständlich zu machen, es dreht sich hierbei ganz und gar nicht um die paar judenfeindlichen deutschen Logen aus der guten alten Zeit, die mit der heutigen Weltfreimaurerei ganz und gar nichts zu schaffen haben, höre abermals, was die Weisen von Zion, Seite 112, hierüber zu sagen haben. Das Freimaurertum als Leiter aller Geheimbünde. Es versteht sich von selbst, dass wir Juden allein und sonst niemand die Tätigkeit der Freimaurerlogen leiten. Wir allein wissen, welchem Ziele sie zusteuern. Wir allein kennen den Endzweck jeder Handlung. Die Nichtjuden dagegen haben keine Ahnung von diesen Dingen. Sie sehen nur das nächstliegende, unmittelbare und sind gewöhnlich mit der augenblicklichen Befriedigung ihrer Eigenliebe bei der Ausführung eines Vorhabens zufrieden. Um die Wirkungen kümmern sie sich meist nicht. Ebenso wenig merken sie, dass der Gedanke zur Tat nicht von ihnen selbst stammt, sondern auf unsere Einflüsterungen zurückzuführen ist. Trotzdem wir nun genau die Methoden erkennen können, mit Hilfe welcher Zion sich auch der nichtjüdischen Menschen zur Durchführung seines Willens bedient, nie wäre etwa jene bereits erwähnte Lostrennung der Stadt Wien vom Lande Niederösterreich durchführbar gewesen, wenn nicht Rom in gleicher, heißhungriger Machtbegierde durch diese in den Plänen Zions vorgesehene Zerschneidung seinerseits gehofft hätte, so durch Überlassung der ohnehin abgefallenen Arbeiterschaft Wiens an Zion wenigstens das Land Niederösterreich ungeteilt und unbestritten in seiner Hand zu behalten.